Die Internetzeitung der US-Koreaner-Minzok-Tongsin veröffentlichte am 22. März einen Beitrag vom Kommentator Ri Jun-sik über den Markt der DVRK, die trotz des Drucks der Großmächte unbeugsam bleibt.